Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagava arahaṃ samma sambuddho vinja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svākhāto bhagavatā dhammo sandhittiko akāliko ehi passiko opanayiko paccattaṃ veditāṃ do viññohi ti supatipanno bhagavato saṅgho ujupatipanno bhagavato savakasaṅgho ñāyepatipanno bhagavato savakasaṅgho sāmīcipatipanno bhagavato savakasaṅgho yadidam cattari purisa yugani artha pungala ese bhagavato savaka sango ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttaram punyakhetam lokassa ti evaṃ buddhaṃ sarantānaṃ dhammaṃ saṅghaṃ ca bhikkhavo bhayaṃ vā chambitattaṃ vā lomahamso nahi satīti. So, in dem heute ist der letzte Vortrag. Dann wir fassen zusammen, was wir fassen können und was wir nicht fassen können. Hoffentlich Sie entwickeln weiter Interesse für die Paramis, für Studium von Paramis in südlichen Tradition, auch in nördlichen Tradition. Die südliche Tradition denkt, dass die 10 Paramis, wie dargestellt in Charyapitaka, ist die originale Version. Die Mahayana denkt, dass die 6 Paramis ist die originale Version. In der Tat, die 10 Paramis ist nichts anderes als 6 Paramis, die Hauptparamis sind. Und alle andere Paramis ist nichts anderes als die weitere Entwicklung von diesen 6 Hauptkonzepten. Und bei den Hauptkonzepten, in denen wir jetzt über Virya gesprochen haben, dann bleibt nur Kanti übrig. Dann haben wir alle Hauptkonzepte da. Und in den 6 Paramis kommt erst Kanti, dann Virya. Jetzt in 10 Paramis bei Theravada kommt erst Virya, dann kommt Kanti. Die Ursache ist, wie wir schon gesagt haben, dass immer die folgende Parami reinigt die frühere Parami. Aber die frühere Parami auch führt zu nächste Parami. Also die sind natürlich miteinander sehr eng verbunden. Und Über Virya haben wir schon gesprochen. Es gibt noch viel, viel zu sagen, aber indem wir nicht viel Zeit haben, wir lassen das. Und wir kommen zu Kanti. Kanti, so wie alle Paramis, hat auch drei Aspekte, die wir erst erwähnen. Die drei Aspekte werden auch auf verschiedene Weise dargestellt, auch in Theravada, auch in Mahayana. Wichtig ist, erster Aspekt ist die Grundaspekt, das heißt Toleranz oder Toleranz oder Akzeptanz von Leiden. Das ist natürlich die Grundlage für die ganze Yoga, egal mit welcher Yoga man sich beschäftigt. Keine Yoga kann erfolgreich sein ohne Akzeptanz von Leiden, ohne Akzeptanz von Kälte, von Hitze, von unangenehmen Gefühlen in dem Körper, von schlechtem Essen, von verschiedenen Schmerzen, von verschiedenen Wechseln von Klima und so weiter, von verschiedenen Sorten von Ernährung, verschiedenen Sorten von Klima, von Aufenthaltsorten. Der Ibende, in dem er Fortschritte, das heißt nicht, dass er unbedingt sich dem Leiden exponieren muss, aber er muss unbedingt akzeptieren die Bedingungen, die da sind. Dann natürlich, was in manchen Schriften wird als anderer Aspekt, aber in der Tat ist dasselbe Aspekt. Man muss akzeptieren und tolerieren, wenn man geschimpft wird, wenn man nicht beliebt wird, wenn man sogar wird ein Objekt von Ärger von den anderen, das muss man auch tolerieren und akzeptieren. Man kann das als getrennter Aspekt oder es gehört auch zu dem Aspekt von Dukkha. Zweiter Aspekt, das mit allen Tugenden verbunden ist und lässt sich nicht von allen Tugenden trennen, ist Akzeptanz oder Toleranz oder was heißt Nijana, Dhamma Nijana, Akzeptanz oder Toleranz von der Wahrheit. In dem Sinne, dass man auch da ist Bündnis zwischen Kanti und Weisheit, indem man über Wahrheit nachgedacht hat, man hat kontempliert, nur dann wird man imstande sein, die Wahrheit zu akzeptieren. Und die Wahrheit wie wir schon gesagt haben, die Wahrheit ist der Medikament, das alle Krankheiten heilen kann. Aber dieses Medikament meistens hat bitteres Geschmack. Deswegen viele von uns sich nicht helfen wollen, indem sie nicht die wahre Lage der Dinge akzeptieren. Sie wollen sich nicht helfen. Jemand, der sich nicht helfen will, nicht mal der Buddha kann ihm helfen. Aber der Buddha und die großen Yogis haben die Heilmittel, die gehören zur Weisheit, dass sie auch diejenigen, die Wahrheit nicht akzeptieren wollen oder kennen, zu Akzeptanz von Wahrheit führen. Also zweiter Aspekt von Kante ist, dass man über die Wahrheit kontempliert und die Wahrheit akzeptiert, wie sie wirklich ist. Man wird nicht zu der Wahrheit etwas zufügen wollen, etwas davon wegnehmen wollen. Man wird öffnen zu der Wahrheit, wie es wirklich ist. Nur dann wird die Übung von Yoga, buddhistische Yoga im Sinne von, ist nichts anderes als Samatha und Vipassana, man wird sich öffnen zu diesen Horizonten von Yoga, von Samatha und Vipassana. Deswegen, Kanti, obwohl Kanti gehört zu Sila und lässt sich nicht von Sila trennen, Sila im Sinne von Disziplin. Disziplin kann nicht erfolgreich werden ohne Kanti. Deswegen, wie in Visuddhimagga auch erklärt, Kanti ist ein untrennbarer Teil von Disziplin, genauso wie Achtsamkeit und Wissensklarheit und Virya, die auch sich nicht von Disziplin trennen lassen. Und Kanti ist auch Teil von Weisheit. Obwohl, indem man Kanti übt, man sammelt religiöse Verdienst, dass je mehr religiöse Verdienst, desto mehr wird man für die anderen auch machen können. Auch wenn man zur Erlösung kommt, wenn man nicht religiöse Verdienst hat, wird man nicht imstande sein, für die anderen viel machen können. Nur wenn man viel Verdienst, Punya, gesammelt hat, wird man dann imstande, für die anderen was effektiv zu tun. Und Kanti auch gehört zu Sammeln von Punya. In welchem Sinne? Das ist sehr wichtig zu verstehen. Indem jemand, der Kanti übt, besonders jemand, der Kanti übt mit der Perspektive von Parami, er soll immer nachdenken und immer überlegen, dass in der ganzen Samsara gibt es kein Wesen, das nicht früher entweder unsere Mutter oder unsere Vater oder unsere Bruder oder unsere Schwester oder unsere Verwandte, unsere Freund. Irgendwann in diese endlose Samsara gewesen ist. Nur wenn man diese Perspektive hat, wird man dann imstande sein, alle Unbequemheiten von den anderen Wesen zu tolerieren, zu akzeptieren. Das ist auch dann Bündnis von Kanti mit Liebe, mit Metta. Der jemand, der effektiv Metta üben möchte, er muss sich besonders bemühen, auch in Kanti, in Toleranz, in Akzeptanz. Sonst er wird nie imstande sein, Metta zur Perfektion zu bringen. Und auch, was sehr wichtig ist, Kanti ist sehr eng verbunden mit dem letzten Parami, mit Upekkha. Kanti kann nur zur Perfektion gebracht werden, indem es mit Upekkha-Praxis verbunden ist. Und was ist dann besonders wichtig für tieferes Verständnis von Upekkha-Praxis und von dem Bündnis zwischen Upekkha-Praxis und Kanti und Toleranz? Man muss immer überlegen, dass Dinge, die wir in der Welt erfahren, sind nur zusammengesetzte Dinge, Sankharas. Diese Sankharas entstehen, und ob wir davon bewusst sind oder nicht, entstehen und vergehen in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Wenn wir unsere Toleranz ist mangelhaft, indem wir das nicht klar verstehen. Wir selbst und alles, was wir in der Welt innen und draußen erfahren, ist nichts anderes als Prozess von endlosem Entstehen und Vergehen von Sankharas, von den geschaffenen komponierten Elementen oder Phänomenen von unserer Erfahrung. So muss man im Geiste immer nachdenken, die Anweisungen von Buddha an seinen Sohn Rahula. Er soll, wenn jemand sich erfolgreich in Yoga üben möchte, und Anapanasati ist nichts anderes als Yoga, ist Yoga par excellence, man soll so akzeptiv, so tolerant sein, erklärt der Buddha seinem Sohn, wie die Erde. Die Erde, Element Erde, oder die Erde, einfach akzeptiert alles, ob man darauf spuckt oder ob man Gott darauf macht oder Herrn darauf macht oder darauf diese mit duftenden Sandalholz es schmuckt. Für die Erde akzeptiert alles. Sie ist die Grundlage für alles. Sie akzeptiert ohne Unterscheidung. Das ist dann Perfektion an Toleranz. Genauso Wasser. Wasser ob wir in das Wasser spucken oder in das Wasser Haare machen oder ob wir reine Sachen in das Wasser tun. Wasser akzeptiert alles und nimmt alles, lass alles fließen. Spült alles weg. Spült alles weg. Na prima. Genauso. So soll sich der jemand, der wirklich hohe Stufe von Entwicklung in Yoga sich wünscht, so soll er sich üben, wie der Buddha seinen Sohn Rahula in Maharahulavada Sutta unterweist. Man soll sich bemühen, diesen Zustand von Soheit, Tathabhava, Soheit als Grundlage für erfolgreiche Praxis von Kanti dann verstehen. Feuer auch, egal ob es Feuer von Mist ist oder Feuer von Sandalholz oder Feuer von was immer, brennt alles. Das ist die Natur von Holz. Na Natur von Feuer. Feuer. Und Wind weht alles, er bewegt alles, auch ohne Unterscheidung. Und genauso auch Raum akzeptiert alles. Das Raum in der Tat ist Akzeptanz selbst. Weil in Raum alles ohne Unterschied erscheint. Mit diesem Verständnis dann soll man versuchen, es ist nicht leicht, aber mindestens versuchen, sich in Kanti, in Toleranz, Akzeptanz üben. Nur dann wird es zu solchen Vollkommenheit werden, die dann Grundlage wird für Verwirklichung von einem voll erwachten Buddha. Eben voll erwachte Buddha hat diese Toleranz, ununterscheidende Toleranz, endlose Existenzen geübt und dadurch eben ist er Buddha geworden. ohne dass seine Stärke in Yoga würde nicht zur Vollkommenheit kommen können. Also Vollkommenheit in Kanti, in Toleranz ist die Bedingung, Ursache für Vollkommenheit in Yoga. Für Vollkommenheit in Sila, für Vollkommenheit in Samadhi und für Vollkommenheit in Weisheit. Also wir haben dann fünf Aspekte von Praxis von Kanti, die der Übende überlegen sollte. Erster Aspekt ist die Tatsache, dass in diese Samsara ist nichts anderes, dass das, was zusammenhängt. Sam heißt zusammen, Sar heißt sich dehnen. Das, was sich zusammendehnt, ist Samsara. Und alle Wesen sind zusammen verbunden, dass sie davon nicht bewusst sind, ist eben ein von den Hauptursachen von unserem Unwissen. Durch Unwissen entsteht, durch Nichtverstehen von der Tatsache, dass alles, wir sind alle verbunden, alle Wesen sind verbunden, alle Wesen sind Verwandten. Alle Wesen leben in demselben Haus. Wenn man das verstanden hat, wird die Praxis von Toleranz und von Yoga erfolgreich sein können. Zweiter Aspekt, wir haben schon gesagt, verbunden sein, in welchem Sinne? Indem wir zusammengesetzt sind. Zusammengesetzt sind von denselben Kräften. Die Kräfte, die uns zusammensetzen, unterscheiden nicht, das ist der Dhammadipa, das ist Gisela, das ist Frank und so weiter. Die Kräfte, die uns zusammensetzen, eben sind die Kräfte der Wahrheit. Außer dieser Wahrheit nichts existiert. Wenn man das verstanden hat, wird man dann erfolgreich Toleranz üben können. Und Toleranz ist die höchste Yoga. Dritter Aspekt ist dann, dass die Beziehungen, die uns zusammensetzen, ohne Beziehungen werden wir nie zusammengesetzt. Diese Beziehungen ist nicht anderes als Prozess von Entstehung und Vergehen in jedem Augenblick. Indem wir das nicht sehen, Wir sind unfähig, effektiv tolerant zu üben. Und dieser Prozess von Entstehung und Vergehen ist nichts anderes als Dukkha. Indem wir das nicht sehen, sind wir nicht fähig, effektiv tolerant zu üben, Akzeptanz zu üben, Geduld zu üben. Und fünfter Aspekt, das ist schon jetzt fünfte. Erste ist, alles ist miteinander verbunden. Alle sind unsere Verwandten, alle Wesen sind unsere Mutter, unsere Väter. Und das ist der erste Aspekt. Zweiter ist, alles ist zusammengesetzt. Indem es zusammengesetzt ist, ist es Anicca, dritte, ist es Dukkha, vierte. Und fünfte Aspekt, sehr wichtig, indem ich ein Bodhisattva werden möchte, ich habe die Gelübde genommen, dass ich, indem ich verstehe, dass alles so verbunden ist, nichts lässt sich von dem anderen trennen. Ich habe Gelübde, dass ich alle Wesen, nicht nur mich selbst, in den Zustand von Nirvana bringe, wenn ich nicht Nirvana zusammen mit allen Wesen erlebe, dann habe ich alle Wesen verlassen. Und das will ich nicht machen. Das ist diese Geliebte von den Bodhisattva. Also diese fünf Aspekte dann führen zu perfektem Verständnis von Kanti-Praxis, die man über die man nachdenken sollte, wenn man die höchste Befreiung anstreben möchte. Und wir haben fünf Aspekte erklärt, aber wir haben noch nicht drei Grundaspekte erklärt. Erste ist also Toleranz von Leiden, Schimpfen und so weiter gehört dazu. Toleranz von Akzeptanz, dass man geschimpft wird, dass man unangenehm behandelt wird, hängt auch natürlich sehr eng damit verbunden, mit Weisheit von Akzeptanz von Wahrheit. Wie? Letztes Mal, ich habe Kurs über die vier Elemente gemacht. Da wird der gute Sariputta, der weise Sariputta erklärt, sehr, sehr schön. Wenn mein geschimpft wird, in der Tat, was geschieht? Von Abhidhamma gesehen, wenn man mit Abhidhamma, buddhistische Abhidhamma analysiert, Studenten von Abhidhamma, wie entsteht Stimme? Diese Karma geschaffene Erde-Element in Hals wird gerieben durch diese Geist geschaffene Kalapas, dieses besonders Windelement in den Geist geschaffenen Kalapas, die reiben sich mit dem Karma geschaffenen Kalapas im Hals. So entsteht die Stimme. Wenn man diesen Prozess, sieht, wird man sich wohl nicht ärgern können, weil diese Stimme ist nichts anderes als die geistgeschaffene Kalapas, die einfach entstehen und vergehen in jedem Augenblick. Und der Empfänger von diesen Kalapas durch Ohr, er empfängt sie in Geistesprozessen, in diesem Geistesprozessen. Ja, die kommen nur zu Ohr, indem er Aufmerksamkeit darauf lenkt, indem die werden akzeptiert und dann untersucht, entschieden. Dann in diese, alles das ist Prozess von Entstehen und Vergehen in jedem Augenblick. In diesem Augenblick gibt es überhaupt keinen Raum für ich bin beschimpft, er schimpft mich und so weiter. Das kommt dann viel später durch, durch Nachdenken, indem dann erscheint ein falscher Eindruck von ich und von du. Er hat mich beschimpft, ich bin beschimpft. Das ist dann alles Produkt von späteren Unterscheidungen, in dem Herren von den geistgeschaffenen Kalapas, die reiben an Karma geschaffene Kalapa im Hals, gibt es keinen Platz von ich oder du oder er oder Frau oder Mann und so weiter. Das ist die wahre Zustand der Dinge. Wenn man diesen Zustand sieht, sieht man Soheit. Wenn man Soheit sieht, kann man sich nicht ärgern. Ist das so oder nicht? Na prima. Na prima. Über Soheit, niemand kann sich ärgern. Und indem wir nicht Soheit sehen, wir können uns ärgern. Wenn wir uns ärgern, dann bitte ein bisschen, nicht viel. Warum? Weil wir überlegen diese Sachen, die ich jetzt sage. Je mehr wir überlegen, desto weniger werden wir uns ärgern. Wenn wir uns weniger ärgern, mehr Freiheit, mehr Weisheit und mehr Glück. Bitte, bitte nachdenken. Also, der zweite Aspekt ist dann die Verständnis von der Wahrheit, Kontemplation von der Wahrheit, in dem Verwirklichung von Toleranz kommt, von Verständnis von Soheit der Dinge. Und dritter Aspekt, wie bei anderen Paramis, ist Sattva Artha Kriya, die Toleranz zwecks Wohl der anderen. Damit ich Wohl für die anderen tun kann, muss ich tolerant sein. Wenn ich nicht tolerant bin, ich kann nichts Gutes für die anderen machen. Ist das so oder nicht? Nur wenn ich akzeptiere die anderen, wie sie sind, kann ich für sie wirklich effektiv etwas Gutes machen. Wenn ich sie nicht akzeptiere, wie sie sind, wie kann ich etwas wirklich Gutes für sie machen? Also hier gibt es auch eine Gliederung, eine Folge. Erst muss ich Leiden akzeptieren, dann werde ich imstande sein, die Einblick in die Wahrheit zu haben, und dann werde ich auch imstande sein, effektiv den anderen zu helfen. Schöne Geschichten. Na prima. Die berühmteste Geschichte in der buddhistischen Literatur über Kanti, was ist Gipfel von Kanti, ist Kanti Vadi Jataka. Diese Kanti Vadi Jataka, bevor wir zu nächste Parami gehen, müssen wir mindestens das erklären. Noch vielleicht ein oder zwei andere. Kanti Vadi Jataka, der unsere große Held, war ein Brahmana Tapasi in vielen früheren Leben. Er war ein Yogi. Deswegen er konnte diese Kanti Parami zu Vollkommenheit bringen. Weil Zustand von Yogi ist der beste Zustand für Praxis von Toleranz. Wenn man sich von den Früchten nähert und in den Wald lebt, in eine Grashütte, zusammen mit verschiedenen auch unangenehmen Wesen. Dann muss man schon sehr gute Übung in Kanti haben. Sonst schafft man das nicht. Und der Buddha hat das unzählige Leben geübt. In einem von den vielen Leben, in denen er ein Asket Yogi war in den Himalayas. Er kam, wie die Asketen bis heute machen, er kam von den Himalayas nach Banares, um sich Salz und Säure zu versorgen, weil im Wald kann man nicht lange ohne Salz und Säure leben. Das braucht man unbedingt. Und wo geht der gute Asket, unser Held? Er geht im Garten von dem König von Banares. Und da sitzt er unter dem Mangobaum. Und einfach sitzt er da. einfach glotzt er. Und was passiert? Jetzt der König von Banares, das damals niemals anderes als Devadatta, ja, der sehr schlimme. Der hat unseren Held vielmals getötet, diesmal auch, aber ich soll nicht sagen, sonst keine Spannung. Also er sitzt da unter dem Baum und glotzt, was wir in den letzten Monat geübt haben. Einige ziemlich erfolgreich, einige nicht so erfolgreich. Wenn es nicht so erfolgreich war, machen Sie sich keine Sorge, nächste Mal wird immer besser. Hm? Glotzen muss man schon lange Zeit üben. Hm? Diejenigen, die jetzt Glotzen kennen, haben schon früher geübt. Hm? Aber indem wir alle da sind, nicht in der Kneipe, haben wir bestimmt früher auch geübt. Wenn wir nicht geübt hätten, würden wir nicht am Ende der Welt hier. Wir sind alle erst nach Himmel gestiegen, dann wieder zurückgekommen. Wenn wir nicht Jhana geschafft hätten, wenn die Katastrophen kommen am Ende der Welt, wurden wir dann vernichtet. Hm? Indem wir Jhana gelernt haben damals, bis zu vierten Jhana-Himmel, dritte Jhana, zweite Jhana, erste Jhana-Himmel, alle werden vernichtet. Vierte Jhana ist unbewegt, wir werden nicht vernichtet. Dann wieder von vierte zu dritte, dritte zu zweite, zweite zu erste, erste kommt man wieder zurück. So geht der Zyklus. Dann wir haben alle Jhana geübt, mindestens vierte Jhana, aber manche erinnern sich besser, manche nicht so gut. Wenn Sie sich nicht gut erinnern, machen Sie sich keine Sorgen. Später werden Sie sich bestimmt gut erinnern können. Hm? Okay. Jetzt also, der Bodhisattva ist ein Experte in Glotzen. Er glotzt da. Und wer kommt? Kommt der König mit seinem Harem. Hm? Und sie spielen im Garten. Und der König, dann er wird müde mit seinen Frauen. Hm? Dann er lässt sich, wie sagt man, in Schlaf. Legt sich hin. Zum Schlaf. Er legt sich hin. Er legt sich, aber er lässt sich von den Frauen in Schlaf wiegen. Wiegen und dann schläft und schläft. Dann die Frauen, was machen wir? Sagen sie sich, die Frauen, gehen wir spazieren. Dann, wen sehen die Frauen da? Unseren Held unter dem Baum sitzt er. Wie was? Wie eine Statue. Hm? Sehr beeindruckend und glotzt und glotzt. Dann die schönen Frauen kommen zu ihm und dann wollen sie Fragen stellen, dann dann fragen sie ihn. Und zu dieser Zeit, dann der König wieder wach. Und er sucht, wo sind meine Frauen, wo ist mein Harem? Dann er ärgert sich wie ein Teufel. Und was macht er? Er sucht nach den Frauen und sieht, die sind alle um unseren großen Held Bodhisattva. Dann er ärgert sich noch wie das nicht kleine Teufel, sondern große Teufel. Und er gleich geht zu dem Bodhisattva und sagt, du, wie sagt man, du falsche Asket, was machst du da mit meinen Frauen? Ich werde dir zeigen schon. Und er ruft gleich seinen Diener und sagt, er schimpft ihn. Und dann er fragt ihn, was übst du, du falsche Asket? Und er sagt, eine große König, ich übe Toleranz, Kranti. Was sagst du? Deswegen heißt Kanti Vadi. Vadi heißt der jemand, der sagt Kanti. Was sagst du, wenn ich dir diese Hand abschneiden lässt? Ich sage Kanti. Und dann lässt Hand abschneiden. Na, was sagst du, du falsche Asket? Ich sage Kanti. Nächste Hand. Schlupp. Was sagst du? Kanti. Fuß. Schlupp. Was sagst du? Kanti. Fuß. Schlupp. Was sagst du? Kanti. Dann alles, was man abschneiden kann. Schon abgeschnitten. Und dann natürlich tätet ihn. Dann, was geschieht? Die Erde öffnet sich und nicht nur in diesem Leben, als Devadatta wurde er von der Erde geschluckt. Damals schon war er auch von der Erde geschluckt und ging wohin? Avicii Hölle. Avicii Hölle, die tiefste Hölle. Dort hat er gewohnt, wie lange? Achtzigtausend große Kalpas. Aber kommt er zurück und setzt er fort, den Buddha zu schädigen und zu. Okay, dann, das ist sehr berühmte Geschichte. Kanti Vadi. Welche Geschichte ist noch gut? Die Doppelsäge. Das ist in den Suttas. Affen, ah gut, das ist gut. Dann ich erzähle, noch bevor wir zu Satcha gehen, ich erzähle Mahakapijataka. Bodhisattva, der große Affe. Das ist auch sehr populär. Der Bodhisattva war große Affe. Er war der König von 80.000, ist eine gute Nummer, ne? Von 80.000 Affen in den Himalayas. Und sie leben wo? Am Ganga-Ufer. Und wo am Ganga-Ufer? In obere Ganga. Wenn man in Nähe zu Gangotri geht, da wohnt er. Und wo ist er? Da gab es damals einen Mangobaum mit sehr, sehr schmeckhaften Früchten. Und der Bodhisattva sagt den Affenbrüdern, liebe Freunde, passen Sie mal auf, diese Mangos sind hier so schmeckhaft. Schmeckhaft, wenn ein Mango fällt und in Ganga-Fluss und dann weiterfließt. Die Menschen werden kommen und dann uns Unheil machen, Bitte passen Sie auf, dass keine Mangos in Strom fällen. Aber es gibt auch zwischen den Affen die Affen, die Pamada, die vernachlässig sind. Die nachlässig sind. Und ein Mango fällt und fließt mit dem Strom. Und wohin? Fließt wahrscheinlich zu Indraprastha, was war damals, oder zu an der, das war damals diese Hauptstadt von Kuru am Ufer von Ganga. Und der König ist beim Baden und kommt diese Mango, dann er schmeckt das und das ist wie Mango aus Himmel. Und dann er so schmeckhafte Mango habe ich noch nie gegessen. Bitte, bitte, ihr geht Strom auf, bis sie diesen Mango-Baum finden, von wo ist diese Frucht gefallen. Ich muss unbedingt noch mehr von diesem Mango. Und dann, er kann das nicht aushalten, er geht auch selbst mit seinen Soldaten nach Strom aufwärts. Und natürlich, nach langem Marsch kommen sie zu dem Baum und da sehen sie die Affen, das wie sie... Dann der König sagt, die Affen, alle muss man nicht verjagen, man muss sie einsperren und sie weg damit. Sie sollen dürfen nicht hier diesen weiteren von dem Mango essen. Und dann die Soldaten wollen, dass sie täten. Dann machen sie einen Kreis. Dann, wenn der Bodhisattva das sieht, dann überlegt sich, jetzt sind wir in Gefahr. Was können wir machen? Und dann, er sieht, auf dem anderen Ufer gibt es Bambu, Bambu-Bäume. Dann er springt von dem Mango-Baum zu dem und hält mit seiner Hand den Bambu. Und dann die sagt den Affen, jetzt, ich bin Brücke über mich, sie können zu Sicherheit gehen. Dann alle diese große Familie von Affen springen über seinen Rücken. Und im letzten, dann er hält das auf mit großen Schmerzen. Und dann als letzter springt der Devadatta. Und er absichtlich, wie sagt man, zerbricht seine Knochen. Dann der gute, der König sieht das, wie der große Affe leidet und ist sehr beeindruckt. Natürlich, der König ist niemand anderes als Ananda. Dann er verehrt den großen Affen, sorgt um ihn, bringt Medikamente, trotzdem aber er stirbt. Dann er macht Pagoda für ihn, verehrt ihn. Das ist dann Geschichte von dem großen Affen, das auch sehr berühmt ist und kann man auch in Sanchi sehen und so weiter, in Beirut, sehr berühmte Geschichte. Auch in Indonesien, in diese größte Pagode der Welt, wie heißt das? Borobudur. Aber jetzt erzählen wir nicht andere Geschichten. Wir gehen zu nächste Parami. Und nächste Parami nach was, wodurch wird Kanti geläutert? Natürlich durch Satcha. Wahrheitsparami. Die Kraft von Wahrheit besiegt alle Kräfte. Nämlich durch Kanti, durch Toleranz, wird man imstande sein, sich für die Wahrheit völlig zu öffnen. Und wieder durch Wahrheit wird die Toleranz geläutert, gereinigt, dass es nicht mehr gebrochen werden kann. Also die Wahrheit dann hat sehr enge Beziehung zu Weisheitsparami. Es ist nichts anderes als die Entwicklung von Weisheitsparami. Aber es ist auch Entwicklung von Sila Parami. Die Sila Parami kann nicht erfolgreich werden ohne Wahrheit. Indem man sich selbst nicht anlügt und die Wesen nicht anlügt, wird man instande sein, die Sila Parami zur Perfektion zu bringen. Und indem man über Wahrheit kontempliert und die Bedeutung der Wahrheit sich aneignet, wird man dann auch diese Parami von Weisheit zu volle Vollkommenheit bringen können. Also wir sehen, dass diese Satcha Parami ist eine Bedingung und auch Ursache für Vollkommenheit von Sila und Vollkommenheit von Panya, von Weisheit. Wenn man Wahrheit im Rahmen von Sila und von Weisheit übt, dann wird diese Wahrheit wird zu Kraft. Durch diese Kraft kann man dann, das ist auch Inhalt von vielen, vielen Jatakas, durch diese Kraft der Wahrheit kann man dann alle Hindernisse und Gefahr beseitigen, erfolgreich beseitigen. Ohne Wahrheit wird man nie effektiv imstande, die Gefahr zu beseitigen. Es ist durch Wahrheit, dass die Gefahr erfolgreich beseitigt wird. Besonders, wenn es sich um Leben handelt. Von Gefahr des Todes, von Gefahr des Todes wird man dann durch Wahrheit befreit. Das sieht man in vielen, vielen Jatakas. Und soll ich was erzählen? Na prima. Welche ist? Sehr interessante Jataka, das zeigt diesen Zusammenhang zwischen Weisheit und Wahrheit, ist dann Suparaka Jataka. Wir werden diese Jataka erklären. Unsere Bodhisattva wird in einer Stadt an der Küste, Ozeanküste, geboren. Und er wird geboren in einer Familie von Seefahrer, von berühmten Seefahrer. Sein Vater ist sehr berühmter Seefahrer und er ist noch berühmter als sein Vater. Und auf den Schiffen, er verreist alle Ozeanen, alle Meere. Er kann wie die Flache von eigener Hand. Und was passiert bei den Skifahrt? Manchmal das Schiff wird in Sturm zerbrochen. Und so es ist ihm passiert, dass er wird blind in diese Wasser und durch irgendwelche Salzwasser und irgendwelche Unglück auf einem Seefahrt, er wird blind. Dann er überlebt, aber wird dann ein Blinder. Und wie ein Blinder, er kann sein Überleben, sein Leben verdienen. Dann er überlegt, er geht, indem er besonders mit Intelligenz versehnt ist. Er arbeitet für einen König als Schätzer, der schätzt wie kann man sagen, Schätzer? Jemand, der schätzt die Ware, wie viel Wert sie haben und so. Dann er wird sehr berühmter Schätzer, obwohl er blind ist, wenn er einen Elefanten sieht, der König möchte Elefant kaufen, dann er passt ihn fasst ihn an und sieht, lieber König, diesen Elefant ist ziemt sich nicht für Staatselefant zu sein. Er hat, als er bei Mutter im Leib war, seine Hüfte werden verletzt und er kann nicht richtig gehen und so. Dann genauso bei dem Pferd, obwohl er nicht sieht, er fasst die Pferd und sagt, diese Pferd ist nicht geeignet für Staatspferd zu sein, weil er hat solchen und solchen Defekt. Wenn er sieht ein Tuch, dann er sagt, dieses Tuch soll nicht Tuch von dem König sein, weil ein Maus hat das klein bisschen angegnagt. Und immer wenn er das sagt, dann der König gibt ihm acht Goldstücke. Aber dann denkt sich, ich mache so gute Dienste für den König und er ist so geizig. Bei solchen König, ich brauche nicht zu bleiben. Dann er geht zurück zu seinem Dorf an der Küste, weil der König ist so geizig und der Bodhisattva bleibt nicht bei geizigen König. Dann an der Kiste, er lässt sich nieder und die Kaufleute bitten ihn, bitte, bitte, großer Held, du bist der Kenner, obwohl du blind bist, du bist der Kenner von allen Ozeanen, du kennst, du hast alles durchgereist, nur du bist unsere Sicherheit. Bitte, bitte, sei unsere Führer, Reiseführer. Ja, ist gut. Na prima. Sei unsere Reiseführer um den endlosen Ozean. Na, er sagt, okay, dann ihr sagt mir, was ihr seht für Zeichen in den Ozean. In Ozean, dann ich führe euch, wo sie gehen möchten. Dann sie fahren, ich weiß nicht wie viele Monate, wie viele Tage, und sie kommen zu einem Ozean, dass sie sagen, die Matrosen, jetzt Ozean erscheint so wie Feuer, wo sind wir? Und er sagt, naja, jetzt seid ihr in so und so Ozean, und er weiß, dass dieser Ozean ist von dieser Farbe, in dem unten findet sich Gold. Und er weiß, wenn er sagt, dass es unten ist Gold, dass, weil sie so geizig sind, sie werden dann dieses Schiff überladen. Dann er sagt nichts, er sagt nur, fahren Sie weiter in diese Richtung, dann kommen Sie aus diesem Ozean raus. Und wenn Sie nicht wissen, dann er selbst nimmt ein bisschen von dem Geld, von dem Gold auf Schiff. Und die anderen Sachen, die nicht nötig sind, dann lässt wegwerfen. Aber er nimmt nur mäßig, nicht zu viel, damit ein Schiff nicht überladen wird und zu Gefahr kommt. Dann kommen sie zu, dann sagen sie, jetzt sind wir bei einem Ozean, das so wie Milch erscheint. Wo sind wir? Sagen, na ja, jetzt seid ihr in diesem Milchozean. Jetzt müssen sie nach rechts. Und er weiß, dieser Ozean unter und dann sind nur alles Brillanten. Wenn ich sage, dann sie sind so geizig, sie werden sich gierig, sehr gierig, sie werden sich aufregen. Dann er nimmt nur ein bisschen, damit er wieder auf, ladet auf die unnützlichen Sachen, nimmt ein paar Brillanten da, großen, und sagt jetzt nach rechts, liebe Freunde. So fahren sie, kommen sie zu dem grünen Ozean, die leuchtende grüne Farbe, dann, wo sind wir, unsere vier? Ah, na ja, ihr seid in diesem, na, ich weiß schon, weiter, weiter, und er weiß, das ist, am unten gibt es, alles ist Saphir, Saphir, dann er nimmt, er weiß, dass sie so gierig sind, sagt nicht, nur nimmt klein bisschen, nicht zu viel, dann weiter. Und so noch ein paar andere Edelsteine, ein paar andere Ozeane. Dann plötzlich kommen sie zu einem Valahi Ozean. Ozean, das am Rand von Berg Sumeru ist. Berg Sumeru ist in der Mitte von Kosmos. Dann es ist umgeben von diesem Vaha Ozean. Das dann Wasser ist wie Wirbeln und kocht. Dann er sagt, ah ja, liebe Freunde, von diesem Ozean niemand ist rausgekommen. Jetzt ist Schluss. Dann sie weinen und werfen sie auf, bitte, bitte, große Wesen, helfen Sie uns. Was können wir? Wir wollen nicht sterben. Bitte, bitte, helfen Sie uns. Also, Ruhe, liebe Freunde. Jetzt baden Sie mich bitte. Geben Sie mir neue Kleider. Futtern Sie mich gut. Und dann ich werde euch schon in Sicherheit bringen. Dann, wenn nachdem sie ihn gebadet haben, sie ihn schön geputzt haben, schön gefuttert haben, dann er macht diese Sage von Wahrheit. Satcha Kriya. Durch Aussage von Wahrheit kann man dann, durch, wenn man lange Zeit Wahrheit geübt hat, kann man von allen Gefahren raus. Und er macht Sage von Wahrheit, soweit ich mich erinnere. Ich habe in nie einen Wesen Schaden geschadet. Durch diese wahre Worte mögen wir in Sicherheit, ich und diese 700 Seeleute und Kaufleute, mögen sie in Sicherheit gebracht werden. Sobald er das geäußert hat, dieses Schiff erhebt sich und fliegt durch den Raum bis zu Balucha, bis dem Ort, wo sie angefangen haben. Dann laden sie auf alle diese Brillanten und Gold und Silber und Juwelen. Dann er sagt den Kaufleuten, jetzt sie sind in Sicherheit, sie haben viel Geld, viel Waren, bitte halten Sie Uposatha, geben Sie den Armen, machen Sie gute Taten, damit Sie zu besseren Zustand von Existenz kommen, und dass nur dann werden diese Reichtümer von Nutzen sein, sonst sind sie vollkommen nutzlos. Und dann die Kaufleute werden alle zu Dharma bekehrt und bedanken sich bei dem großen Held. Und Ende gut, alles gut. Na prima, so große Kraft von. Es geht noch weiter. Wenn sie nicht gestorben sind, dann geht es nicht. Wenn sie noch geht. Ah ja, ich wollte noch eine schöne Geschichte erzählen, aber unsere Zeit ist schon fast vorbei. Nach Satcha, es gibt noch viele schöne Geschichten über Satcha, wie der, nicht nur der Bodhisattva, auch andere durch Kraft von Wahrheit wurden von allen Gefahren und befreit. Viele, viele solche Geschichten. Aber es sind nicht die vier edlen Wahrheiten, auf die es sich bezieht. Nein. Aber natürlich, alles hat mit vier edlen Wahrheiten zu tun. Aber was hier ist, ist mehr konventionelle Wahrheit. Hm? Ist das auch so Wahrhaftigkeit? Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit. Zum Beispiel, der Bodhisattva wurde in eine Chandala-Familie, diese niedrige Kaste-Familie geboren. Und seine Eltern wurden von Schlange gebissen. Seine Eltern waren Asketen, Chandala-Asketen. Sie gehen in den Wald und leben im Wald. Und sie wurden im Wald von Schlange gebissen und verlieren Augen. Und der Bodhisattva kümmert sich um sie. Sie können nicht ohne ihn leben. Dann er bringt den Eltern jeden Tag sammelt er Früchte und bringt Essen und Wasser und hilft, wie er kann, dass sie weiterleben können. Und ja, wir müssen das kurz machen. Und ich glaube, er tragt ein Fell von einem Tiger oder sowas. Auf jeden Fall, der König, der geht jagen in dem Wald, wo sie wohnen. Und er, wenn jemand etwas sich, wenn er Wasser holt für die Eltern, da etwas im Busch sich was beim Wasser etwas sich bewegt, dann der König dann denkt, dass es ein Tier ist, ein Reh ist. Er hat Rehfell. Und er schießt auf ihn und er wird durchgebohrt. Dann er findet, dass er hat nicht Tier geschossen, oder das hat, er hat einen Mensch geschossen. Dieser Bodhisattva, der kümmert sich um die Eltern und auch er übt immer Metta. Deswegen in der Ortschaft alle Tiere sind seine Helfer und werden alles machen, damit sie ihm helfen. Und der König dann verletzt ihn, er ist beim Sterben und er kommt und ist der, in dem er gut König ist, er ist verzweifelt, ich habe einen ein Unrecht gemacht, einen Mensch habe ich getötet. Und der Bodhisattva sagt ihm, es, lieber König, das ist kein Problem, aber ich kümmere mich um meine Eltern, die können ohne, nicht ohne mich überleben. Wenn ich sterbe, bitte, sie müssen sie um sich kümmern, weil ich kann es nicht mehr tun. Dann der, weil er da ist, verletzt, der König geht zu den Eltern, sucht sie, er zeigt den Weg, sagt den Weg. Und er findet die Eltern, blinde Eltern, er ist so berührt. Dann er bringt die blinde Eltern zu dem Bodhisattva, der ist beim Sterben. Und die Eltern sind vollkommen verzweifelt. Dann, was machen wir? Es bleibt nur eine Sache übrig, das Satchakriya, dass sie die Wahrheit sagen. Dann sagen sie, dass unsere Sohn hat in seinem Leben kein Wesen getötet, kein Wesen Schaden gebracht. Er hat immer alle Wesen hat er wie Mutter eigene Kinder so mit solcher Liebe behandelt. Bei diesen wahren Worten möge er leben. Dann, was passiert? Er kommt zu leben, er wird geheilt und der gute Sakka ist so beeindruckt auch von ihm, dass er heilt auch die Eltern. Die Eltern werden auch wieder Augen haben und der gute König, wer ist der gute König? Ananda. Ananda dann kümmert sich um diese, dass sie nie an etwas mangeln und er macht sie als Muster für Beispiel für wahre Sein, Wahrheit, Kraft der Wahrheit. Okay, nächste kommt Adithana. Adithana heißt Entschluss. Und nach Entschluss kommt Metta. Und nach Metta kommt Metta, Liebe, nach Metta kommt Upekkha. Diese drei, die Entschluss dann reinigt Wahrheit. Ohne Entschluss wird die Wahrheit nicht gereinigt. Erinnern Sie sich bitte an den Wolf, der überprüft wurde von den Sakka. Der Wolf, als er in Insel isoliert wurde, weil er konnte nicht auf Ufer springen, Ufer war zu weit, dann er hat sich entschlossen, Uposatha Geliebte zu üben. Dann der Sakka wird ihn überprüfen, ob er wirklich das wirklich meint, dann er verwandelt sich in einen Bock, springt auf der Ufer, dann was macht der Wolf? Er springt auf Bock, Aber weil der Bock ist niemand anderes als Saka, er springt raus und ermahnt ihn: So starke Wille hast du für deine Opposita. Dann er denkt, der wohl gute Wolf denkt: Naja, jetzt kann ich weiter Opposita. Das ist dann Mangel an Entschluss. Und was ist großer Entschluss, erfahren wir vielleicht nächste Mal. Jetzt mal. Also ich hoffe, dass wir nicht wie dieser Wolf eben. Aber mit großem Entschluss weiter Shamatha und Vipassana üben, damit wir uns von allen Leiden befreien. Okay. Sorry.